ist nur einmal, das kommt nicht wieder. Das ist so schön, um wahr zu sein. So wie ein Wunder, fällt auf uns nieder. Vom Paradies ein goldener Schein. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Das ist vielleicht nur Träumerei. Das kann das Leben nur einmal geben. Vielleicht ist morgen schon vorbei. Das kann das Leben nur einmal geben. Denn jeder Frühling hat nur einen Mai.